WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir beginnen mit einer neuen Woche, mit einer vollen Woche dieses Mal. Die Woche hat ja keinen Feiertag. Und wir fangen wie immer mit einer offenen Sendung an. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Wer ist der Erste? Der Erste ist Marco und Marco ist 30. Guten Morgen. Hallo Marco. Guten Morgen. Hallo Marco. Ja, hi. So Marco, um was geht's? Und zwar, also ich habe Folgendes zu erzählen. Heute ist der 13.05.2008. Meine Mutter hat heute ihren Todestag. Ja. Zum fünften Mal. Quatsch, wir haben 2013. 2008 ist sie gestorben. Entschuldigung. Ja. Und ich wollte mal so sagen, es gibt ja im Leben immer ein schönes Rauf und Runter. Und ich habe in diesen 5 Jahren jetzt ein ziemliches Hoch und Runter gehabt, weil ich durfte meine Mutter selber erstmal im Krankenhaus abschalten. Die ist an der Gehirnentzündung gestorben. Mhm. Ich durfte entscheiden, ob sie jetzt weiterlebt oder nicht. Ich musste sie abschalten. Mit der Entscheidung lebe ich immer noch. Ja. Und lass mich entschuldigen, wenn ich kurz mal dazwischen frage. Du sagst, du musstest sie abschalten. Hast du wirklich das auch selbst gemacht? Hast du irgendwann einen Schalter umgekippt? Nein, der Arzt hat mich halt gefragt, was wir jetzt machen. Und meine Mutter hat mir, sie hat es geahnt, dass sie irgendwie stirbt, weil es hat eine kleine Geschichte bei mir im Vorhinein. Es ist alles ein bisschen, ich bin ein bisschen durcheinander momentan, weil heute auch gerade wieder der Todestag ist und ich brauche einfach irgendwas zum Reden, um mich mal mitzuteilen irgendwie. Also der Arzt hat das dann für dich gemacht. Genau, also ich habe dem Arzt gesagt, bitte schalten Sie das ab, weil das hat meine Mutter nicht verdient. Und sie hat mir gesagt, wenn so eine Situation eintrifft, dann soll ich dem Arzt sagen, sie möchte nicht so weiterleben, von einer Maschine künstlich am Leben erhalten werden. Was war das genau für eine Maschine? Naja, eine Lebenserhaltungsmaschine, eine Lungenerhaltungsmaschine. Dass die Lunge halt am Leben bleibt und das Herz und der Kreislauf halt weiter durchblutet wird. Ja, wie lange war sie mit dieser Maschine verbunden gewesen? Knapp 1,5 Wochen. Ja. Weil ich zu dem Zeitpunkt, wo sie krank geworden ist, auf Therapie gewesen bin. Ich bin hochgradig drogensüchtig gewesen, damals Polytox. Und wurde halt aus meiner Therapie rausgeholt. Musste da ins Krankenhaus, durfte sie auch besuchen, habe sie an den Geräten erst ein paar Mal gesehen, bis dann festgestellt worden ist, ja, Hirntod, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, dann bitte sofort abschalten. Also das halten wir mal fest, diese Diagnose war eindeutig Gehirntod. Genau, ja. Diese Diagnose beinhaltete, frage ich dich jetzt, dass deine Mutter nie mehr ein normaler Mensch geworden wäre und nie mehr zu Bewusstsein gekommen wäre. Stimmt das? Genau. Und wenn sie es geworden wäre, dann wäre sie ganz anders gewesen, als sie die ganzen Jahre gewesen ist. Und du hattest mit ihr vorher über solche Fälle mal gesprochen? Sie hat mit mir komischerweise gesprochen, bevor ich die Therapie angetreten habe. Was genau hat denn zu dem Gehirntod deiner Mutter geführt? Angefangen hat es mit einer ganz leichten Lungenentzündung, mit einer Erkältung. Und die Ärzte haben mir gesagt, Streptokokken und so weiter. Aber wie gesagt, nimmt mich heute immer noch mit. Manchmal gebe ich mir immer noch selber die Schuld daran, dass sie überhaupt krank geworden ist und dass sie daran gestorben ist irgendwie. Also es fing an mit einer Lungenentzündung, die sie sich irgendwie irgendwo geholt hat. Die hat sie sich echt, ich weiß es nicht, innerhalb von 3 Wochen ist sie so krank geworden, dass sie dann sich nicht mehr bewegen konnte und ich konnte ihr auch nicht helfen. Sie wollte mich noch an einem Tag, an einem Sonntag besuchen kommen, was sie dann abgesagt hat, weil sie es nicht kann und sich das nicht zugetraut hat. Ja, drei Tage später lag sie im Krankenhaus. Meine Familie, also meine Tante, die beste Freundin, die haben mir halt alle nichts erzählt, weil ich mich halt erholen sollte. Und irgendwann kam dann Anruf, durfte ich mit der Therapeutin sprechen. Die hat mir dann leise verklickert. Meine Mutter liegt an einer Maschine und ich werde jetzt gleich abgeholt von ihrer besten Freundin und darf ins Krankenhaus fahren, sie besuchen. Als du deine Mutter dann besucht hast, war sie da noch bei Bewusstsein? Nein. Nein. Die lag schon an der Maschine und hat halt nur noch Das heißt, du hast gar nicht mehr mit ihr sprechen können, als sie so schwer erkrankt war? Nee, ich habe einmal noch gesprochen vorher mit ihr, dass sie mich besuchen kommt. Mhm. Das konnte sie dann nicht. Da hat sie mich dann angerufen, abgesagt. Ja, und dann kam halt der Anruf, ich soll doch bitte ins Krankenhaus kommen. Mhm. Meine Mutter liegt angeblich im Koma. So, ich stelle mir das ungeheuer schwierig vor und dann wahrscheinlich war es der schwerste Moment in deinem Leben, dem Arzt zu sagen, ja, stellen Sie diese Maschine ab und damit hast du ja entschieden, dass deine Mutter sterben soll. Wie hast du diese Minuten empfunden? Du warst ja wahrscheinlich dabei. Wie hast du es empfunden? Ja, ich habe komischerweise, ich bin so ein Mensch, ich bin ziemlich gefühlvoll, ziemlich sensibel, aber auch manchmal ziemlich hart und hab einfach dem Arzt gesagt, ja, abschalten. Weil meine Mutter mir gesagt hat vorher, wenn sowas passiert, soll ich bitte abschalten, ohne lange zu zögern. Wie lange hat deine Mutter da noch gelebt? Vorher? Nein, nachdem die Maschine abgeschaltet war. Das weiß ich nicht mehr, also... Aber du warst doch dabei, oder nicht? Ja, nee, ich war nicht dabei. Du warst nicht dabei? Das habe ich nicht ertragen, also... Wie, du hast mit dem Arzt gesprochen? Ich habe dem Arzt gesagt, dass er sie abschalten soll. Und du bist weggegangen? Naja, was heißt weggegangen? Ich war nicht dabei. Meine Tante hat ihn noch gefragt, ob sie mit dabei bleiben kann. Aber war halt Folgendes. Ich habe mich noch für eine Organspende entschieden, dass halt meiner Mutter die Organe entnommen werden und andere Menschen, damit dann noch geholfen werden wird. Weil alles war bei ihr in Ordnung. Nur das Gehirn war halt tot gewesen. Mhm. Und das heißt ja, sie wird dann erstmal weggebracht, unten noch ein paar Stunden oder so am Leben erhalten. Aber dann wird das abgeschaltet. Damit halt die Organe, damit das alles schnell seinen Lauf gibt. War das auch der Wunsch deiner Mutter, die Organspende? Ja. Ja. Hm. Das hat sie, also ich habe es erst nicht geglaubt, aber im Nachhinein hatte ich dann eine Patientenverfügung gefunden, wo dann drin stand, ja, Organe können entnommen werden und es soll doch anderen Menschen geholfen werden. Aber das ist ja dann doppelt schwer. Du entscheidest, dass sie sterben soll. Du kannst dann gar nicht bei dem Sterbeprozess dabei sein, weil die Mutter, wie du es gerade beschrieben hast, wahrscheinlich irgendwo in ein OP kam und noch eine Weile am Leben erhalten wurde, um dann operiert zu werden. Und man hat die Vorstellung dann, so wichtig ich auch Organspende finde, bitte missverstehe das nicht, aber man hat dann ja noch eine andere Vorstellung von der verstorbenen Mutter, wenn die Organe fehlen. Wie viele Organe wurden ihr denn entnommen eigentlich? Das weiß ich nicht mehr, aber es waren Lunge, Niere und Herz und Leber, soweit ich weiß. Also laut der Organspendeorganisation dann. Ich habe auch erst dem Arzt gesagt, ich sage, nein, meine Mutter bleibt so, aber er hat mich dann halt noch mit überzeugt. Und irgendwas hat mir gesagt, mach es, sag dem Arzt, mach es. Mhm. Und am Ende habe ich halt dann, wo ich dann die Papiere durchgesehen habe, habe ich mir gedacht, gut, es war richtig, so die Entscheidung. Und du findest es heute auch nach wie vor, dass du richtig entschieden hast? Das auf jeden Fall, weil meine Mutter konnte dadurch anderen Leuten helfen, sage ich mal, noch mit weiter am Leben zu bleiben. Natürlich. Ein sehr, sehr, sehr, sehr richtiger Schritt. Was ich nur vorhin sagen würde, ist, dass es für dich alles im doppelten Sinne sicher sehr schwer war, das dann zu verkraften. Hast du deine Mutter denn dann später tot nochmal gesehen? Nein, das wollte ich nicht. Meine Oma ist ja auch gestorben. Also ist aber auch schon länger her. Mhm. Die habe ich einmal gesehen und da habe ich mir gedacht, nein, möchte ich nicht. Ich möchte meine Mutter nicht mehr sehen. Mhm. Das war für mich irgendwie eine innere Entscheidung. Das stand fest. Mhm. Aber trotz aller Traurigkeit, Marco, und Tragik, deine Mutter ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so alt geworden. 57, ja, siehst du. Hast du ja doch dann in der allerletzten Phase ihres Lebens doch alles richtig gemacht. Naja, ich habe, wie gesagt, ich habe meine Therapie weiter durchgezogen. Ich habe sie erstens abgeschaltet, bin mit den Gedanken wieder in die Therapie gegangen, habe gesagt, okay, ich habe für meine Mutter die Therapie angefangen, habe die weiter durchgezogen. Und geschafft? Praktisch bis zum Ende habe ich sie geschafft, ja. Bis heute? Also nicht bis heute. Ich war bis dahin 290 Tage, dann nach dem Therapieende war ich dann sauber, war ich clean komplett. Dann ist mit meiner Freundin Schluss gegangen, also ist aus gewesen dann. Und die kam aus Euskirchen und dann habe ich mir halt gedacht, warum? Da habe ich erst wieder einen getrunken und dann kamen wieder die harten Sachen. Dann habe ich wieder meinen Marihuana geraucht, dann habe ich wieder angefangen Speed zu ziehen. Und das ging dann... Wie lange ging das und wie ist es heute? Also wie lange das ging, bis ich irgendwann... Dann wollte ich... Eine Scheißgeschichte irgendwie. Ja, oder sag mir ganz einfach, wie es dir heute geht. Also mittlerweile geht's mir wieder gut. Ich habe eine zweite Therapie gemacht, weil ich einen folgenschweren Entschluss für mich gefasst hatte. Einmal, da war ich dann auch wieder unterwegs gewesen und wollte eigentlich zu meiner Tante nach Hamburg. Und habe dann auf dem Weg umgedreht und bin mit dem Auto mit 170 in die Leitplanke rein, weil ich keine Lust mehr hatte, weil ich meine Mutter sehen wollte. Ja. Aber ganz aktuell, heute geht's ganz dir... Ganz aktuell, geht's mir geht's gut. Also ich kann nicht meckern. Jetzt möchte ich noch was zu deiner Mutter fragen. Deine Mutter, das war eine schwierige Situation vor 5 Jahren. Ich glaube, dass du, wie du es jetzt geschildert hast, du alles richtig gemacht hast. Aber ich habe so das Gefühl, dass du vorher nicht alles richtig gemacht hast. Vorher habe ich nämlich, dass du deine vieles falsch gemacht, ja. Und du hast dich ja auch durch deine Drogensucht, wie viele Jahre warst du drogensüchtig vorher? Insgesamt 10 Jahre. Ja, da hast du deiner Mutter wahrscheinlich große Sorgen bereitet. Kann man so sagen, irgendwie. Also, wie gesagt, das ist alles ein bisschen, im Nachhinein gebe ich mir wieder gesagt, selber die Schuld, dass sie gestorben ist, aber sie ist nicht ohne einen Grund gestorben, weil sie ist, glaube, so habe ich das Gefühl, sie ist für mich gestorben, damit ich was jetzt daraus mache. Mhm. Ich mache meine Therapie, sie kann gehen, ich bin sicher und ich habe, das Leben ist seit diesen 5 Jahren immer ein Hoch und Runter gewesen, wie ein Sinusrhythmus. Ich glaube letztendlich, Marco, so muss man es auch sehen, dass du das, das Vermächtnis, was deine Mutter hinterlassen hat, ist mit Sicherheit in den Worten zusammenzufassen, Marco, werde gesund und werde ein ordentlicher Mensch. Und der bin ich heute geworden. So, und das ist doch ein ganz großes Glück und ein ganz großer Triumph, obwohl du wieder einen Rückschlag hattest nach dem Tod deiner Mutter, wie du es gerade angedeutet hast, erzählt hast. Wenn du heute da stehst und es dir einigermaßen gut geht und du dein Leben im Griff hast, handelst du doch genau im Sinne deiner Mutter. Und das ist doch gut und das ist schön. Das ist das Beste, was du tun kannst. Aber der Punkt momentan, ich bin immer noch an einem bestimmten Ziel interessiert, ja. Das heißt für mich sauber bleiben und mein Ziel erreichen und ich möchte momentan, ich habe ein Ziel, Flughafen. Ich möchte an Flughafen gehen, arbeiten und das wird mir momentan sowas von verbaut vom Arbeitsamt, wo ich mich so dermaßen aufrege. Ich habe echt jetzt in den letzten 2 Jahren, ich habe Scheiße gebaut, ich habe mich wieder aufgerissen. Ich habe wieder runter und wieder hoch und jetzt bin ich momentan auf dem Weg nach ganz oben und das wird mir wieder so verwehrt durchs Arbeitsamt. Jetzt, Marco, das glaube ich, dass das einen das extrem ärgert. Das mit dem Arbeitsamt können wir leider jetzt nicht vertiefen, weil wir schon so viel Zeit jetzt, die ist davon gelaufen. Ich möchte dich nur ermutigen, wirklich das immer und immer wieder zu versuchen. Und selbst wenn dieser Traum nicht verwirklicht wird, darfst du auf keinen Fall wieder zurückfallen in deine alten Strukturen. Dann musst du einen anderen Weg suchen. So ist es halt im Leben manchmal. Es gibt einen Spruch, den ich mir selber sage und den kann ich auch allen anderen sagen, weil ich mich danach richte. Es kann geschehen, dass man hinfällt. Unverzeihlich ist nur, wenn man liegen bleibt. So, das ist genau der richtige Spruch für das Ende des Gesprächs, lieber Marco. Ich wünsche dir, dass du nicht liegen bleibst, dass du immer wieder aufstehst und nach vorne gehst und hab den Wunsch von deiner Mutter im Herzen und im Kopf. Das ist wichtig, Marco. Alles Gute von Herzen. Dankeschön, Domian. Sehr gerne, auf Wiederhören. Tschüss. Guten Tag, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr anrufen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, kostenfrei natürlich, oder mailt uns domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte immer eure Telefonnummer mit in die Mail reinschreiben und bitte, wenn es geht, nicht zu lange, also zu lang formulieren, zu ausschweifen formulieren, damit wir schneller reagieren können im Hintergrund. So, hier ist Annette und Annette ist 50 Jahre. Guten Morgen, Annette. Hallo, Annette. Ja, schönen guten Morgen. Annette, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich mit dir reden darf. Vielen Dank. Um was geht es denn bei dir? Es geht darum, mein Mann hat die Scheidung eingereicht vor 8 Wochen. Wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet, haben 4 Kinder. 34 Jahre. Ja, genau. Mhm. Und ich möchte die Scheidung nicht aufrechterhalten. Du möchtest nicht, dass ihr euch scheidet. Du möchtest in der Ehe bleiben. Genau, ich möchte an für sich die Scheidung nicht. Warum hat er die Scheidung denn eingereicht? Er hat die Scheidung eingereicht, er ist fremdgegangen und ich habe ihm das immer wieder vorgeworfen. Und er sagt, er kann da nicht mit leben. Er kann damit nicht leben, dass er fremdgegangen ist? Oder mit den Vorwürfen? Dass ich ihm das immer wieder vorwerfe. Wie oft ist er denn fremdgegangen? Er ist einmal fremdgegangen. Einmal? In 34 Jahren? Ja, genau. Wie kam das? Wie kam es dazu? Hallo? Ja, hallo. Ich fragte, wie es dazu kam. Ich kann dich jetzt nicht mehr verstehen. Hallo? Das ist dumm. Hallo? Ja? Annette, hallo. Hörst du mich jetzt wieder? Nein. Hallo? Aber dann hast du mich doch gehört, wenn du Nein sagst. Hallo? Ach, das ist ja was. Dann rufen wir die Annette gleich nochmal an. Da stimmte was in der Leitung nicht. Ich kann euch ja schon mal unser Thema sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, diese Woche, heißt unser Thema Selbstzerstörung. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich bzw. ihr Leben selbst und vielleicht sogar systematisch ruinieren. Also sei es durch eine Sucht, sei es vielleicht durch eine falsche Beziehung, durch einen falschen Job oder durch eine vermeintlich große Liebe. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie man sein Leben kaputt machen kann. Und wenn ihr euch angesprochen fühlt und gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann mailt uns doch schon mal domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung an Selbstzerstörung, das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt geht's weiter. Die Annette ist offensichtlich noch nicht wieder zurückgekommen. Dann machen wir weiter mit Jeanette. Und Jeanette ist 27. Guten Morgen, Jeanette. Guten Morgen, Domian. Du hörst mich. Ja. Das ist sehr gut. Nur meine Lautsprecher leise machen, weil ich bin zurzeit im Krankenhaus. Ja. Ich kann das Fernsehen nur mit dem Lautsprecher. Okay, also zu meinem Thema. Ich bin 27 Jahre. Bitte? 27 Jahre jung. Du bist 27 Jahre, genau, ja. Ja, ich bin transsexuell. Mhm. Und befinde mich so seit dem Krankenhaus, weil ich in 2 Tagen eine angleichende Operation habe von Mann zur Frau. Das heißt, du hast jetzt im Moment noch einen Penis? Einen Penis, genau. Und das wird umgeformt quasi in eine Vagina. Mhm. Und ich bin seit einem halben Jahr mit meinem Freund zusammen. Mhm. Er ist heterosexuell, so sagt er zumindest. Und mein Problem ist, er weiß nicht, dass ich das jetzt so gemacht habe. Wie bitte? Dass ich das jetzt vorhabe. Wie, Moment. Du bist mit deinem Freund zusammen, der heterosexuell ist. Du bist aber noch. Ja, er weiß. Du bist aber vom Körper her noch ein Mann. Ja, vom Geschlechtsteil. Vom Geschlechtsteil, genau. Ich habe schon Brüste und ich bin auch vom Gesicht und alles wie eine normale Frau. Also man würde mich jetzt, du würdest jetzt, denke ich mal, 100% nicht auf der Straße als Transsexuelle erkennen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin nicht maskulin, sondern sehr feminin. Ich hatte auch eine Stimmband-OP. Du sprichst doch sehr, sehr weiblich, stimmt. Ja, das ist durch eine Stimmband-OP. Kann man so machen. Ja, kann man so machen, weil durch Hormone bringt das alleine leider nicht. Das habe ich hier auch schon oft gehört. Aber mit der Stimmband-OP, so wusste ich das auch nicht, dass man die Stimme höher legen kann. Das ist ja toll. Das kann man machen, das ist aber ein sehr riskanter Eingriff und das macht auch nicht jede Klinik. Ah, aber bei dir ist es Gott sei Dank, wie ich höre, gut gelaufen. Das ist gut gelaufen. Genau, jetzt zum anderen Thema. Nee, lass mich noch fragen zu dem Freund. Wie habt ihr denn bisher miteinander Sex gehabt, wenn er nicht auf Männer oder auf Penisse steht? Also das Problem ist ja, ich will ja das machen. Ich habe zwar Angst davor, aber ich habe Angst davor, wenn ich das jetzt machen lasse. Ich bin ja in der Klinik schon, dass er mich verlässt, weil im Sexuellen ist er eher angetan von meinem männlichen Geschlechtsteil. Und also er will immer anfassen. Ach so, er ist angetan davon? Ja, also er will anfassen. Und ihm gefällt das. Ihm gefällt das. Also die Kombination Brüste und Penis gefällt ihm. Ja, aber mir nicht, weil ich fühle mich ja nicht wie ein Mann, sondern wie eine Frau. Ich verstehe das. Aber ist es dein Freund? Und mit deinem Freund, mit dem man ja wirklich alle wichtigen Dinge des Lebens bespricht, mit dem besprichst du nicht, dass du so einen gravierenden Eingriff jetzt vornehmen lassen willst? Das habe ich nämlich ich habe den Fehler gemacht, nicht gesprochen, vor Angst. Und jetzt bin ich ja in die Klinik und habe vor morgen die Klinik zu verlassen. die Klinik heimlich zu verlassen vor der Operation, oder was? Ja, dass ich das erstmal beende hier, dass ich das also nicht einfach abhaue, sondern das mit dem Arzt bespreche, dass ich das vielleicht verschieben könnte oder erstmal nicht mache. Ja, du bist aber auch eine Chaos-Tante, sage ich dir. Mann, wieso hast du denn das nicht vorher mit deinem Freund besprochen? Ja, das Problem ist, ich habe dann es ist schlecht, eine Beziehung zu finden, wenn man das unten macht, weil es ist allgemein so als Transsexuelle, man wird sehr viel begehrt von Männern. Das sind meistens bisexuelle oder heterosexuelle Männer. Die finden das geil, ich sag mal so, wenn du halt oben Brüste hast und unten einen Penis hast. Wenn du aber, wie ich möchte ein normales heterosexuelles Leben führen, weil ich mich als Frau fühle und ich möchte auch im Sexuellen von dem Mann als Frau begehrt werden und nicht als Mann. Ich verstehe, du hast Angst, dass er dich verlässt, wenn du deinen Penis... Genau, das ist das. Aber ich meine, das ist ja ein Deal. Was hast du ihm denn gesagt, wo du jetzt im Moment bist? Du bist jetzt in der Klinik. Was hast du gesagt, wo du bist? Ja, ich habe gesagt, ich habe eine Adamsapfel-Irritierung, also was anderes, was man auch vornimmt als Transsexuelle. Ich habe zum Beispiel jetzt den Brustaufbau hinter mir, Hormone nehme ich. Ja. Und zum Beispiel der Bart wird ja bei einem Transsexuellen epiliert oder mit einem Laser entfernt. Das ist ein langwieriger Prozess. Damit man auch keinen Bartschatten mehr sieht. Solange kann man das zwar überschminken und so weiter, aber es stört, wenn man sich jeden Tag in den Spiegel schaut. Okay. Wann sollte denn jetzt die große OP regulär stattfinden? Die sollte Donnerstag stattfinden. Und du überlegst jetzt, das Ganze zu verschieben? Genau, weil ich bin total verunsichert. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es auch sehr schwer ist, so einen Termin überhaupt zu bekommen für so eine Operation, oder? Ja, ich habe jetzt 8 Monate gewartet. 8 Monate? Also über ein halbes Jahr. Das heißt, wenn ich das jetzt erstmal verschieben würde, müsste ich wieder warten, aber dann könnte ich mein Gewissen vielleicht klären und das auch mit dem Partner besprechen. Wir halten mal fest. Für dich, für Jeanette, ist es der größte Wunsch, operiert zu werden. Genau, weil für mich gibt es nur ganz oder gar nicht und dazu, also es ist eine Frau, gehört für mich kein Penis. Genau, da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Wenn du nur für dich entscheiden solltest, ist die Sache hundertprozentig klar. Ist die hundertprozentig klar? Ja. Klar, natürlich habe ich Angst, gar keine Frage. Was machst du denn jetzt, wenn du jetzt das Ding verschiebst und du gehst zu deinem Freund und der Freund sagt, um Gottes Willen, wenn du das machst, verlasse ich dich. Was machst du dann? Was weiß, das wüsste ich nicht, weil ich ja ihn liebe, aber das wäre schlimme Frage. Das ist so, ich bin in 2 Spalten irgendwie. Mhm. Manche sagen, du musst natürlich erstmal an dich selber denken, was du willst. Das stimmt auch, mache ich auch. Aber auf eine Art will man ja keinen verlieren, weil ich ihn ja liebe. Ich weiß es nicht. Deswegen habe ich angerufen, ob du einen Ratschlag haben könntest. Das ist ein Dilemma, in dem du da steckst. Den ersten großen Fehler, den du gemacht hast, ist, dass du ihn nicht frühzeitig hast informiert. Dann hätten wir jetzt die Problemlage nicht, wenn du vorher mit ihm gesprochen hättest. Nur gut, aber das ist jetzt ja Vergangenheit. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass du ihn morgen ist ja erstmal Dienstag. Ja. Morgen ist erst Dienstag, die Operation ist Donnerstag. Donnerstag, noch Zeit. Das wäre die Möglichkeit, dass du ihn ins Krankenhaus bittest und im Krankenhaus mit ihm das Gespräch führst. Im Krankenhaus? Ja, ne? Das wäre ja... Nicht jetzt privat, sondern direkt dann da, ja. Ja, er kann dich ja besuchen und dann geht ihr in einen extra Raum, wo ihr alleine seid und ihr besprecht das. Das ginge. Ja, das ist eine Möglichkeit. Okay. Die andere Möglichkeit ist, dass du die ganze Sache abbrichst und aber dann unter Umständen 8 Monate wieder warten musst. Das ist auch eine Zeit, weil das ist alles das und der ganze Prozess. Ja, das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Und in Anbetracht dessen, dass du das wirklich willst, finde ich, noch die Operation ist nicht morgen. Wenn die morgen früh wäre, dann hättest du wirklich jetzt ein ganz großes Problem. Aber die ist erst Donnerstag. Ruf deinen Freund an morgen, er soll zu dir kommen ins Krankenhaus und dann sprecht ihr beide miteinander. Ja. Und Jeanette, bei allem Verständnis dafür, dass du natürlich deinen Freund behalten möchtest. Aber ich weiß ja nur auch aus vielen Gesprächen mit transsexuell orientierten Menschen, wie wichtig das für euch ist und für dich ist. Gibt es auch eine Gruppe da, wo ich hingehen könnte, vielleicht? eine Hilfe, die mich da mal, mit denen ich reden könnte, so. Ja, aber ich wollte dir sagen, ich weiß, wie wichtig das für dich ist, dass du ja, wahrscheinlich das unglücklich wirst, wenn du das wegen einer Beziehung nicht machst oder gegebenenfalls nur aufschiebst. Ja. Habe ich recht? Ich habe jetzt bin ein bisschen. Das ist ein bisschen durcheinander, ne? Merke ich auch schon. Bist du noch da? Ja, ich bin noch dran. Also, Janet, ich sag's nochmal, versuch doch morgen mit ihm zu reden. Es sind doch noch 2 Tage Zeit. Ja, ich denke, das ist auch eine gute Lösung. Denn in 8 Monaten, so wie ich dich jetzt verstanden habe, wirst du es ja ohnehin tun, oder? Ich will es auch machen. So. Ich will ja auch im Sexuellen nicht, wie dass der Mann an meinem Penis nur Freude empfindet, weil ich möchte ja als Frau behandelt werden und sonst könnte ich ja, sage ich mal, ich fühle mich ja als Frau, sonst wäre ich ja schwul geworden wahrscheinlich. Verstehe. Und das ist halt, wenn man transsexuell ist, fühlt man sich halt im falschen Körper ist das wie ein Gefängnis. Ja, halt. Ja. Du hast ja auch schon mit einigen gesprochen. Ja. Jeanette, red morgen mit ihm. Ruf ihn an, er muss morgen kommen. Ja. Ihr müsst morgen Krisensitzung machen. Ihr könnt morgen den ganzen Tag oder mehrere Stunden darüber reden. Mhm. Okay, das werde ich dann so tun. Und du hast gerade gesagt, du möchtest noch irgendwie Selbsthilfegruppe, ja, oder? Ich habe gehört, ich bin jetzt nicht so große Stadt. Mhm. Ich rufe an. Okay, wir gucken mal. Und rufen in der Nähe vielleicht von Köln, das gibt's was. Gibt's hundertprozentig was. Wir machen uns mal schlau im Hintergrund und rufen dich gleich wieder an. Einverstanden? Okay, das wäre lieb von euch. Alles Gute, viel Glück und toi toi toi wünsche ich dir. Danke dir, Domian. Tschüss, Janet, ciao. Wiederhören. Tschüss. So, wir haben 1.28 Uhr und jetzt möchte ich euch ein Bild zeigen von einem sehr netten Zuschauer, nämlich von Theo aus Düsseldorf. Theo aus Düsseldorf ist ein bisschen krank, an dieser Stelle herzliche Genesungswünsche, und er hat uns einige Bilder gemalt und geschickt, und dieses, was ich euch zeige, erkläre ich mal für die Radio-Zuhörer, ist so ein Bild, wie ich hier im Studio sitze, mit Kopfhörer und mit dem Hirsch im Hintergrund und so weiter, und das hat er ganz toll gemacht, finde ich, und ich sage einfach vielen Dank, lieber Theo aus Düsseldorf, und wie gesagt, weiterhin alles Gute und vor allen Dingen werd gesund und fit. Vielen Dank. So, jetzt geht's weiter mit der Sendung, und ich bin verbunden mit Sibylle, und Sibylle ist 48. Guten Morgen, Sibylle. Morgen. Hallo, Sibylle. Hi. Um was geht es bei dir? Dass mein Freund sich vor 5 Wochen von mir getrennt hat und ich mit dieser Situation so schlecht klarkomme, weil wir waren vorher noch in Urlaub und wir sind jetzt schon ein paar Jahre zusammen gewesen und ich habe Krebs. Mhm. Und ich fühle mich jetzt einfach so allein und so im Stich gelassen. Warum hat er dich denn, verlassen? Er hat gesagt, er hat eine neue. Und schon lange? Also er sagt, nach dem Urlaub, als er Schluss gemacht hat, das war auf den Freitag, und 2 Wochen vorher sind wir aus dem Urlaub gekommen und dann hat er sie angeblich auf der Arbeit kennengelernt, aber... Glaubst du es? Nein. Nee, glaube ich auch nicht, so wie du es gerade schilderst. Da ist vielleicht schon länger was gelaufen. Ja, also denke ich schon. Also er ist auch verbal im Urlaub, hat er mir 1-2 Mal so Dinge an den Kopf geklatscht, also so einen Spruch zum Beispiel, huch, eine Tüte Mitleid, oh, pardon, verschüttet. Also so Dinge, so wie ich ihn vorher nicht kannte. Ich meine, er ist schon mal wütend geworden, aber nur verbal. Und aber die sind dann so unterhalb der Gürtellinie gewesen, dass so hätte ich mit ihm niemals gesprochen. Und er ist an sich, ist er Geschäftsmann und immer so Bedarf nach Ausnehmen gewesen, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und hattet ihr zusammen gewohnt? Nein, er hat seinen eigenen Wohnsitz gehabt und ich meinen eigenen Wohnsitz, aber die letzten 3 Jahre bin ich jedes Wochenende, wir wohnen auch nicht weit voneinander entfernt, das ist mit dem Auto, sind das 8 Kilometer gewesen, und jedes Wochenende bin ich zu ihm gefahren, und er hat auch Kinder und ich habe auch Kinder, und mein Kind ist dann auch immer mitgekommen, alle 2 Wochenenden, die sind älter alle. Und also ich bin der Meinung, es lief. Und er hat dann einfach so gesagt, vor 5 Wochen, ich will nicht mehr und Schluss aus. Ich habe ja rausgekriegt einen Tag vorher, dass er mich angelogen hat, indem er mittags mir eine SMS geschrieben hat und hat geschrieben, also ich müsse mal eben schnell da und da hinfahren. Sein Arbeitskollege hat gesagt, also er wäre krank. Und ich habe gesagt, naja, denn wenn ihr zu zweit fahrt, geht's ja nicht so lange. Und er, doch, das dauert lange. Und dann habe ich ein paar Stunden lang von ihm nichts gehört und hab dann mit seinem Sohn gesprochen und hab gesagt, du, sag ich, wusste dein Vater das heute Morgen schon? Und er sagt, nee, an sich gestern. Hm. Und da war mir klar, dass er gelogen hat. Ja. Ne? Wie begründet er es denn? Er begründet es mit einer neuen Frau und begründet er es auch mit eurer Beziehung in irgendeiner Weise? Ja, also er hat dann aber nicht den Tag natürlich nicht. 2 Wochen später, ich hatte ihm eine E-Mail geschrieben, weil ich kein Gespräch mit ihm führen konnte und nichts. Und dann hat er mir eine nicht so nette E-Mail zurückgeschrieben, dass natürlich nur ich die Schuldige bin. Und dann hat er gesagt, also er wolle die Sachen von mir bringen lassen. Also noch nicht mal, dass ich sie holen kann oder er. Okay, und also er sagt also im Klartext nichts darüber aus. Ja, wollte ich jetzt gerade sagen. Und dann bin ich aber abends hingefahren und habe meine Sachen geholt und habe gefragt, ob ich kurz mit ihm sprechen kann. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Du, kannst du mir mal einen Grund nennen, wieso, weshalb, warum? Und da hat er dann gesagt, ja, ich hätte mich in letzter Zeit, also praktisch von Februar, wo er mich noch über alles geliebt hat, hätte ich mich so sehr verändert. Ich habe gar nicht mehr seine Probleme gesehen und nichts. Hm. Hast du den Eindruck, dass das definitiv ist? Nee. Bitte? Nein. Nein? Nein. Also, dass ich mich verändert habe, schon. Nein, das ist definitiv. Nein, dass es definitiv ist, dass er weg ist, meine ich. Wie? Hast du den Eindruck, dass er wirklich jetzt nicht mehr zu dir zurückkommen möchte? Ja. Entschuldigung. Ja, man ist natürlich immer gekränkt. Wenn man verlassen wird, ist man immer gekränkt. Ja. Und das tut immer weh. Und man ist immer am Argumentieren und Reden. Und das ist aber alles im Prinzip sinnlos. Weil weg ist weg, wenn er dich nicht mehr will, will er dich nicht mehr. Ja, das weiß ich auch und dessen bin ich mir auch im Klaren, aber weißt du, die Enttäuschung, die ist einfach so groß. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass du krebskrank bist. Mhm. Wie stark bist du erkrankt? Also ich habe schon 3 Chemo und 2 OPs. Mhm. Und das ist so, den Krebs kennt kaum einer. Das ist ein Thymom. Das sitzt unterhalb des das ist in der Thymusdrüse, da wird jeder mitgeboren und das bildet sich dann zurück. Wo sitzt das? Unterhalb des Brustbeines. Mhm. Wie lange hast du diesen Krebs schon? Seit 2009. Ach so, lange schon. Mhm. Das heißt, du hast ihn damit kennengelernt? Ich kannte ihn vorher. Vorher, bevor ich erkrankt bin, da war ich gesund. Hast du irgendwie eine Vermutung, dass es vielleicht auch mit deiner Erkrankung zusammenhängen kann, dass er weg ist? Also, als ich ihn kennengelernt habe, da war er verheiratet. Mhm. Und seine Frau hatte Krebs. Mhm. Und das war aber nur eine Freundschaft zwischen uns, eine Brieffreundschaft. Mhm. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, als wenn er jemanden brauchte, der ihn so aufbaut und der ihm so ein bisschen Halt gibt von hinten. Mhm. Und das habe ich dann auch getan. Und dann ist sie aber verstorben und da war ich ja immer noch gesund. Mhm. Und dann habe ich mich so sehr in ihn verliebt und er sich auch in mich. Mhm. Und dann bin ich erkrankt. Und dann habe ich ihm aber gesagt, ich bin anders und ich schaffe das und ich kriege das hin. Mhm. Und sicherlich ist es für jemanden schwierig, wenn er das schon alles durchgemacht hat, mhm, wenn die Frau die Haare verliert. Als du ihm das gesagt hast, dass du ebenfalls an Krebs erkrankt bist, nachdem seine Frau daran gestorben war, wie war denn da sein spontaner Gesichtsausdruck, seine spontane Reaktion? Also ich bin ja als Notfall ins Krankenhaus gekommen, weil ich von der Arbeit, ich habe damals gearbeitet und weil ich hier zu Hause saß und dann kam Notfall und. Und dann war das erst nachts um 12, als sie gesagt haben, also ich hätte einen Tumor und bla bla bla bla. Und es gibt aber Bösartige und gibt ja Gutartige und am nächsten Tag habe ich erst das Ergebnis gekriegt. Okay. Die Frage ist, wie hat er auf das Ergebnis reagiert? Ja, die Nacht war er nicht dabei und am nächsten Tag, der Gesichtsausdruck war natürlich nicht schön. Was heißt nicht schön? Also mit gesenktem Kopf kam er rein und war dieser Gesichtsausdruck mitfühlend oder selbst mitleidig? Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Nee, wahrscheinlich warst du ja auch so im Schock, da achtet man dann nicht auf die Feinheit. Nee, war ich gar nicht, weil meine Mutter hatte einen Hirntumor und der war gutartig, also ich habe erstmal nur positiv gesehen und habe gedacht, ach, das wird schon. Wie sind denn jetzt deine Chancen, wieder gesund zu werden? Ich weiß das eben nicht. Ich habe letztes Jahr an der Studie dran teilgenommen und muss immer vom Norden in den Süden reisen. Und dann kriege ich immer eine Spritze und die machen die Tumore entweder weg oder ganz klein. Also man kann das nicht sagen. Es bestehen Chancen, aber man kann es nicht sagen. Nein, so. Also. Und dann passiert auch noch sowas Schlimmes, was einen natürlich seelisch komplett umhaut, so ein Verlassenwerden, sodass du, was ich gut verstehen kann, jetzt ziemlich am Boden bist und sehr traurig und fertig. Ich habe zwar noch meine Tochter, meine Mama, aber meine Mutter ist auch schon über 70. Ja, was ist dein Freund, der dich verlassen hat? Das wiegt schon schwer. Ich weiß nicht, ob es eine Abhängigkeit ist, ob ich jetzt einfach wütend bin, aber ich bin jetzt alleine. Und er hatte ja mal zu mir gesagt, er möchte nicht nochmal, nachdem ich ihm gesagt habe, Mensch, wollen wir nicht vielleicht zusammenziehen? Oder hat er allerdings zu mir gesagt, er möchte nicht nochmal jemanden zu Tode fliegen müssen. Pflegen. Und ich muss aber dazu sagen, obwohl ich die ganzen Jahre so krank war, er hatte selber einen Herzinfarkt. Ich bin gefahren. Sibylle, ich muss mal irgendwas unterbrechen, was mich gerade sehr wütend macht. Was ist das für ein blöder Kerl, wenn er sagt, ich möchte nicht nochmal jemanden zu Tode pflegen? Ja, ich weiß. Und wirklich. Also das erschüttert mich sehr. Wenn ich jemanden liebe, würde ich so nie im Leben sowas sagen. Natürlich pflegt man dann auch jemanden zu Tode, wenn man jemanden liebt. Das finde ich sehr ernüchternd, was der da sagt. Weißt du, es wäre viel, ich sag dir mal, ich versuche dich damit zu trösten, aber das meine ich ernst. Es wäre viel schlimmer, wenn der dich eigentlich auch noch lieben würde, aber sich zu der anderen Frau mehr hingezogen fühlt und der nur gute Dinge zu dir gesagt hätte. Dann wäre das sehr traurig und sehr schlimm. Aber der hat jetzt keine guten Sachen zu dir gesagt. Vielleicht bist du dem auch lästig mit der Erkrankung. Ja. Und wenn der so einen Satz sagt, ich will nicht nochmal jemanden zu Tode pflegen, liegt's ja fast auf der Hand, warum der sich umgeschaut hat. Der will ein ruhiges und schönes Leben führen und nicht konfrontiert werden wieder mit so einer ernsten Erkrankung. Ja, nur in solchen ernsten Situationen zeigt sich, ob ein Mensch wirklich an der Seite von einem steht. Nur in solchen Situationen. Ja. So, und da hat er sich, da ist die Maske runtergefallen von ihm. Das sollte dir schon ein Trost sein, dass du da jemanden verlierst, der für dich eigentlich gar nicht gut war und es sogar vielleicht gut ist, dass er jetzt weg ist. Und nicht in Situationen, wo es dir vielleicht wirklich sehr schlecht geht und es dann noch schlimmer ist für dich. Weißt du, wenn ich die Angst jetzt wäre, am Mittwoch zu dieser Untersuchung zu fahren. Du sagst, du hast eine Tochter. Wie alt ist die? 19. Wie ist das Verhältnis zur Tochter? Ja, an sich ist es ein gutes Verhältnis. Sie hat zwar selber ihre Probleme gehabt. Und die Mutter ist wie alt? Was hast du, habe ich nicht verstanden? 74. Einigermaßen fit noch? Nee, die ist auch sehr krank. Du hast gerade was gesagt, ich habe es nicht verstanden. Was hat sie? Ja, also meine Mutter ist so gesundheitlich angeschlagen, die kann nicht mit sowas, sie sieht ja, dass es mir schlecht geht. Also von der Psyche her, ne? Gut, aber es sind schon mal zwei Menschen in deiner Nähe, du bist nicht ganz alleine. Man muss es ja immer vom Positiven sehen. Nichtsdestotrotz, du bist 5 Wochen erst getrennt. Nach 5 Wochen geht es einem immer Hundeelend. Ja. Das ist völlig normal. Und dir kann es auch noch nach ein paar Monaten Hundeelend gehen. Aber versuche wirklich, Sibylle, dich nicht in die schönen Erinnerungen hineinzubegeben, sondern sieh ihn realistisch, was das für ein Typ ist. Ich will nicht nochmal jemanden zu Tode pflegen. Das ist der Killersatz. Diesen Satz müsstest du dir groß irgendwo an die Wand hängen. Ja. Immer wenn du traurig bist, liest dir diesen Satz durch. Dann weißt du, woran du bei dem bist. An sich schon. Ja. An sich schon. Sibylle, mir läuft ein bisschen die Zeit weg. Ja, du bist okay. Bist du traurig, wir rufen dich jetzt. Meine Psychologin ruft dich nochmal an, dann könnt ihr nochmal ein bisschen im Hintergrund reden. Okay? Ja, okay, ich danke dir. Alles Gute und ja, viel Glück und alles Gute für die Gesundheit, Sibylle. Ja, danke schön. Tschüss. Ja, tschüss. 1.41 Uhr. Rena ist hier. Rena ist 67. Guten Morgen, Rena. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Rena. Liebe Rena, über was reden wir? Ja, in der letzten Woche und in der Woche davor ist es zweimal, zumindest in den Sendungen, die ich gesehen habe mit dir, zweimal um Kindesmissbrauch gegangen. Mhm. Und das hat wieder in mir alte Wunden aufgerissen und hat mir gezeigt, dass es immer noch hautnah ist und unter der Haut ist. Das heißt, du bist auch betroffen? Ja, ich war 10,5, als meine Kindheit zu Ende war. Da hat mein Vater mich das erste Mal missbraucht und das 4 Jahre lang. 4 Jahre? Ja. Hat er mit dem kleinen 10-jährigen Mädchen Geschlechtsverkehr gehabt? Ja. Ja. Ja, er hat mich entjungfert. Das heißt, du musst doch irrsinnige Schmerzen gehabt ja, haben. Ja, natürlich. Und ich war natürlich mit 10,5, so ein bisschen aufgeklärt. Ich hatte meine Regel schon bekommen, sehr früh für ein Mädchen. Das ist ja früh, in der Zeit auch damals. Ja, ja. Und ich wusste, das, was er da mit mir machte, tut ein Vater nicht. Mhm. Und ich wusste auch, dass ich schwanger werden könnte. Das wusstest du schon. Mhm. Ja, das war mir klar. Das war mir auch gesagt worden von meiner Mutter, dass man also, wenn man als Mädchen die Regel bekommt, eben auch schwanger werden kann. Bist du schwanger geworden? Nein, ja. Gott sei Dank nicht. Aber er hat kein Kondom benutzt? Nein. Er hat es drauf angelegt? Ja. Ungeheuerlich? Ja. Wann ist das denn immer passiert? Immer, wenn er mit mir allein war. Mhm. Und es ist 4 Jahre lang so gewesen. Und in diesen 4 Jahren ist es eigentlich auch für mich immer regelrecht körperlich und seelisch anstrengend gewesen, zu verhindern, mit ihm allein zu sein. Mhm. Warst du das einzige Kind? Nein, ich hab noch einen Bruder gehabt. Der durfte dann auch nicht in der Wohnung sein? Nein. Mhm. Und, als das zum ersten Mal passiert ist, 10,5 Jahre, da schläft ein erwachsener Mann mit einem 10-jährigen Mädchen. Ja. Das Mädchen blutet, das Mädchen hat Schmerzen und ist wahrscheinlich völlig verstört. Ja. Hat deine Mutter es nicht gemerkt? Meine Mutter war berufstätig. Ja gut, aber die kommt dann abends nach Hause und sieht dich. Also das war an einem Silvesterabend. Wir hatten Karten fürs Operettenhaus. Mhm. Und die große Pause wurde natürlich auf Mitternacht verlegt, sodass alle Menschen im Foyer standen und ein Glas mit Sekt hatten und die Sektkorken knallten. Und damals waren das ja noch richtige Korken, richtige Eichenkorken. Mhm. Und ein Korken ist also hochgeflogen in die Luft und mir auf den Kopf gefallen. Ach, du warst bei diesem Sektempfang dabei, bei dem Sekttrinken? Ja, ich war mit meinen Eltern, also auch mit meinem Bruder. Du durftest mit. Mhm. Und dieser sicherlich unangenehme Schmerz hat mich also völlig aus der Fassung gebracht. Ich habe so schlimm geweint, niemand wusste warum. Und meine Familie musste mit mir das Operettenhaus verlassen. Nur zur Einordnung, damit ich es richtig verstehe. Und an dem Silvesternachmittag war es zum ersten Mal passiert? Ja. Ah ja. Und nochmal gefragt, am Nachmittag ist es passiert. Ja, am späten Vormittag, so. Und dann am Nachmittag, am frühen Abend, macht die Familie sich fertig, um auszugehen. Ja. Da betüttelt die Mutter auch das Kind und die Kinder. Ja. Da muss deine Mutter doch was gemerkt haben, dass mit dir was nein, nicht stimmt. Ich weiß es nicht. Ja. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie nichts gemerkt hat, auch die 4 Jahre lang nichts gemerkt hat. Sein Druckmittel war natürlich, das wäre unser Geheimnis und ich dürfte auf gar keinen Fall meiner Mutti was davon erzählen, das würde die nicht ertragen können und er müsste dann ins Gefängnis und die Familie würde auseinanderbrechen. Und ich habe meine Mutter schon immer sehr, sehr geliebt. Ich habe ein unglaublich gutes Verhältnis zu meiner Mutter gehabt. Meinen Vater habe ich immer schon lieber von hinten als von vorn gesehen. Für mich war er viel zu laut, Er war sehr jähzornig. Er fluchte ständig, wenn er irgendwas machte. Also hat die Mutter unter dem Vater auch gelitten? Ja. War er dominant auch der Frau gegenüber? Ja. Das heißt, die Frau hatte auch, also seine Frau, deine Mutter hatte Angst vor dem Vater, vor ihrem Mann. Ja, und auch Angst, allein zu sein mit zwei Kindern in der damaligen Zeit. Mhm, verstehe. Nach 4 Jahren hat das Martyrium dann aufgehört. Warum? Ja, weil ich mich, es hat also irgendeine Situation gegeben in der Familie, in der Wohnung. Meine Mutter und ich standen in der Küche und mein Vater kam dazu. Und meine Mutter konnte mein Gesicht sehen. Mhm. Mein Vater ging mich irgendwie an, beschimpfte mich und schlug mich. Aber das hatte jetzt nichts mit dem Missbrauch zu tun. Und ich habe mich hingestellt vor ihm und habe ihm gesagt, schlag doch nochmal zu. Mhm. Und meine Mutter hat mir dann viel später mal gesagt, sie hat noch nie so viel Hass in den Augen eines Kindes gesehen, wie in dem Moment. Und danach war Schluss? Nein, ich habe es dann geschafft, ihm zu sagen, mich vor ihm aufzustellen und als wir wieder mal mit ihm alleine war, ihm zu sagen, wenn du mich noch einmal anfasst, gehe ich zur Polizei und zeige dich an. Wie mutig, wie toll, ja, wie toll, ja. Ein 14-jähriges Mädchen in der Zeit, in der Zeit. Ja. Das muss man alles noch berücksichtigen, damals. So einen Mut zu haben, toll. Ja. Und was hat er gesagt? Er hat mich nur groß angeguckt, hat seine Jacke angezogen und ist gegangen. Und dann hat er sich... Und hat mich in Ruhe gelassen. Für immer. Ja. Und dann im gleichen Jahr habe ich auf dem Dom einen 18-jährigen Jungen kennengelernt und habe mich ein paar Wochen bis kurz vor Weihnachten mit ihm getroffen. Mhm. Oder Mitte Dezember ein paar Wochen mit ihm getroffen. Mhm. Und immer wenn ich meine Regel bekam, war ich immer ganz besonders traurig. Da hat mich das immer wieder eingeholt. Mhm. Und er hat es natürlich nicht verstanden, ist aber sehr liebevoll auf mich eingegangen und hat gesagt, dich bedrückt doch was, bitte sag es mir doch. Mhm. Was macht dich so traurig? Und ich habe es ihm dann erzählt. Und wusste aber gleichzeitig, ich würde den Jungen nie wieder treffen können. Ich hätte dem nicht wieder gegenüberstehen können. Weil das du wäre dich mir geschämt hast. Ja, das wäre mir nicht möglich gewesen. War so dann auch? Ja, ich habe ihn nie wieder gesehen. Aber der junge Mann, 18 war er damals, hat meinen Vater angezeigt. Ach. Und das rechne ich ihm heute noch. Was ist aus dieser Anzeige geworden? Ja, kurz vor Weihnachten, wenige Tage vor Weihnachten, flatterte ein Brief ins Haus von der weiblichen Kriminalpolizei und mein Vater und ich wurden zu einem Gespräch gebeten. Also da muss meine Mutter es dann wirklich gewusst haben. Kam es zu einer Gerichtsverhandlung? Nein. Warum nicht? Meine Mutter bekam einen Nervenzusammenbruch und wurde in eine Klinik eingeliefert und in Tiefschlaf versetzt. Das machte man damals. Und mein Vater hat wie eine Memme geheult um seine Frau. Und es kam mir so klein und winzig vor. Und ich habe mich riesengroß gefühlt ihm gegenüber. Aber meiner Mutter zuliebe habe ich es dann fertiggebracht, bei dieser Vernehmung zu sagen, dass ich mir das alles nur ausgedacht hätte. Hast du das und man hat mir geglaubt, man hat mir das abgenommen, nur zu gerne abgenommen. Denn es war ja eine Zeit, da hat man nicht darüber gesprochen und nicht darüber gelesen. Ich habe zum Beispiel auch mal, bevor der junge Mann mich angezeigt hatte, habe ich meiner Lehrerin davon erzählt. Mhm, auch die hat nichts unternommen. Hast du es je bereut, dass du da nicht ausgesagt hast? Ja, viele Male. Mhm. Viele Male. Ist es dann niemals mehr zur Sprache gekommen? Jein. Viel, viel später, als meine Eltern schon, mein Vater schon in Rente war und ich mal bei meinen Eltern übernachtet habe, haben wir abends zu dritt zusammengesessen. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Gespräch darauf gekommen ist, aber ich habe es geschafft, meinen Vater zu fragen, ob er sich jemals Gedanken darüber gemacht hat, was er mir angetan hat. In Anwesenheit deiner Mutter? Ja. Und was hat er gesagt? Ja, wir haben dann alle drei gesessen und geheult. Damals, als der junge Mann das gesagt hatte, ja. deine Mutter kriegt einen Nervenzusammenbruch, du ziehst quasi das wieder zurück und sagst, ich habe mir das nur alles ausgedacht. Genau. Hat denn danach, als deine Mutter dann wieder nach Hause kam, hat die denn nicht mit dir gesprochen? Nein. Nein. Nein, das Thema ist nie wieder. Du hast Rena gerade so gesagt, dass du immer so ein inniges Verhältnis zu deiner Mutter hattest. Ja. Ich gehe da, deine Mutter lebt nicht mehr? Nein. Dennoch, gibt es nicht auch Bereiche in dir, die zornig auf deine Mutter sind? Ja, ich habe mich sehr verraten gefühlt von meiner Mutter und das hat mich zum Teil mehr verletzt als das, was mein Vater mit mir gemacht hat. Ja, das verstehe ich. Das glaube ich. Das glaube ich. Die andere Seite ist ein Zug, den meine Mutter hatte und den ich immer so sehr beneidet habe an ihr und der mir so zum Vorbild geworden ist. Meine Mutter hat, wenn wir als Kinder was angestellt hatten, mein Vater hat immer sofort geschlagen. Mhm. Meine Mutter hat immer erst mal hinterfragt, warum hat das Kind das getan? Also ich vermute, dass es vielleicht eine herzensgute, aber sehr schwache Frau war. Ja, ja. Ja. Und dass sie immer so versucht hat, die Hintergründe zu begreifen, ist auch bei mir zum Tragen gekommen. Mhm. Ich habe natürlich auch immer mal nachgehakt, wie ist die Kindheit meines Vaters verlaufen und die Kindheit meiner Mutter. Mhm. Und da muss es auch viele, viele schlimme Dinge gegeben haben. Als ihr da zu dritt geheult habt, als die Eltern schon alt waren, ja. Wurde denn nach dem gemeinsamen Heulen nochmal zwischen dir und deiner Mutter gesprochen? Nein. Alleine? Nein. Nie mehr? Nein, also, nie wieder. Auch mit dem Vater nie wieder? Nein. Das heißt, sie sind dann gestorben, ohne das nochmal... Ja. Er hat auch nicht sich bei dir entschuldigt? Nein. Als er gestorben ist, was hast du empfunden? Erleichterung. Da ist also ein Großteil weggebrochen von dem Trauma. Wie lange ist er schon tot jetzt? Seit 92. Hast du in deinem Leben, nachdem man so viel Schlimmes dir angetan hat als Kind und Jugendlicher, hast du eine für dich befriedigende Sexualität später leben können? Nein, ich bin dreimal verheiratet gewesen, in den ersten beiden Ehen nicht. Mhm. Ich hätte mir gewünscht von meinem ersten Mann, dem ich das natürlich auch irgendwann mal erzählt habe, hätte ich mir gewünscht, dass mein Mann gesagt hätte, ich möchte mit deinem Vater nichts mehr zu tun haben. Mhm. Das hätte ich auch als Kind gerne so gehandhabt, aber das hätte für mich bedeutet, ich hätte auch meine Mutter verlassen müssen. Mhm. Und das war mir nicht möglich. Du warst nie in einer Therapie? Doch. Doch. Ja, 2006. Ah, dann habe ich nochmal einen Anlauf genommen und bin 7 Wochen in einer Traumatherapie gewesen. Und das hat mir sehr geholfen. Das heißt, was sagst du, wie geht es dir heute? Gut. Gut. Dennoch kommen natürlich die Erinnerungen auf, wenn du solche Geschichten hier bei mir oder irgendwo anders in den Medien hörst oder liest. Ja, immer wieder ist es dann da. Mhm. Nicht mehr so schlimm, es tut nicht mehr so weh. Ich bin auch inzwischen seit 16 Jahren verwitwet und allein. Mhm. Habe eigentlich auch keine Berührung mehr mit auch mit dem Thema Sexualität nicht mehr. Also eine sehr, sehr bewegende Geschichte, Rena, die du uns erzählt hast. Ja. Ich danke dir sehr für das Vertrauen, dass du mir das und uns das hier erzählt hast. Gern geschehen. War auch wieder eine kleine Therapie für mich. Ja, jeder, der spricht, ist ein Sprachrohr für die, die schweigen. Genau. Und insofern bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du angerufen hast. Danke dir, und Domian. Und wünsche dir von Herzen alles Gute, Rena. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören. Und hier ist die Heike und Heike ist 43. Guten Morgen, Heike. Hi, Domian. Hallo, Heike. Was ist dein Thema? Und zwar ist am Freitag bei uns hier im Haus ein ganz, ganz schlimmer Unfall passiert. Ja, was denn genau? Und zwar hat ein marokkanischer Mann seine Lebensgefährtin mit heißem Öl überbrüht. Ist das ein Mietshaus, in dem du da wohnst? Ja. Mit heißem Öl überbrüht. Ja, von Kopf bis unten zum Unterleib. Das heißt, ins Gesicht wurde das Öl auch geschüttet, der Frau? Ja, von oben, also ich sag ja, vom Kopf oben an, von der Haare bis unten zum Unterleib, über die Klamotten drüber, alles. Die war, ist verbrannt, also so wie es aussieht, steht bei der Frau 20%, dass sie es überlebt. Das heißt, die Frau liegt jetzt im Koma und ist ringt mit ihrem Leben. Ja. Und der Mann, der ist auf freiem Fuß und ist auf der Flucht. Kanntest du die Familie näher? Ich kannte sie. Also das war eine gute Freundin. Wir haben uns, die ist vor 3 Jahren hier eingezogen. Wir haben uns gut verstanden. Sie ist runtergekommen zum Kaffee, trinke ich hoch. Ich habe ihr ein paar Sachen gegeben, die ich übrig hatte, weil die nichts hatte, das Mädel. Ja, die ist hier damals schon eingezogen mit einer Brandwunde auf Kopf und Gesicht. Und da erzählte sie mir, sie wäre betrunken im Grill reingefallen. Und zu dem Zeitpunkt saß der ihr Freund, Lebensgefährte, aber schon im Gefängnis. Wegen Körperverletzung. Das heißt, da ist schon mal sowas passiert. Ja, ich kann es mir jetzt nur noch denken, weil sie hat ja nie über sowas gesprochen, aber man merkt es ja, die Reaktion von ihm. Achso, sie hat mit dir auch nicht über die Probleme mit ihrem Mann gesprochen? Nein, aber man sah die Reaktion, wie der da war, da durfte sie nicht mehr mit mir raus, nicht mehr Kaffee trinken, ich durfte nicht mehr hoch und hast du denn mit dem Mann auch mal gesprochen? Mehrmals. Der hat mich ja auch schon, was mir einfallen würde, mit ihr so darüber zu reden. Und sag ich, wieso? Sag ich, bin ein freier Mensch, ich kann reden, wie ich will. Du sagst, er ist auf der Flucht im Moment. Wer hat denn die Frau, die schwer verletzte Frau, dann gefunden? Einmal unsere Nachbarin im Nachbarhaus und zweitens hat er, also laut Polizeibericht, hat er noch die Polizei angerufen, meine Lebensgefährtin liegt hier in der Wohnung, sie stirbt gleich und hat dann aufgelegt. Habt ihr im Haus Schreie gehört von der Frau? Ich bin leider etwas später gekommen, weil ich unterwegs war. Das muss so gegen zwischen 12 und 16 Uhr passiert sein und ich war erst kurz vor 6 hier. Ach so. Hörte dann nur mein Hund noch über die ganze Straße kläffen und Polizei, Krankenwagen, Zivilwagen, alles. Und ich so, oh toll, ist was in meiner Wohnung passiert. Und komm im Haus rein, alles voller Polizei, mit schusssicheren Westen und alles drum und dran. Dann hatten die mich gefragt, wo ich hin will. Sag ich, wohne hier, weil ich habe auch einen Schlüssel. Ja, und dann haben die mich gefragt, ob ich mich hier auskenne. Ja, sag ich, wohne hier seit 8 Jahren, bin hier Hausmeister, sag ich, und ja, und dann muss ich ihnen erklären, wer wo was wohnt. Ja, und dann wussten die direkt Bescheid, welche Wohnung das ist. Hat dieses Paar Kinder gehabt? Nein, die wollten eigentlich heiraten. So, jetzt liegt diese arme Frau, wie alt ist die Frau? 27. 27 liegt diese arme Frau schwerst verletzt im Koma. Und man mag sich gar nicht ausmalen, wie furchtbar entstellt sie ist und was für Schmerzen sie hätte, wenn sie aufwacht. Was für ein schlimmes Unglück, was für eine Schande, dass das passiert ist. Du kannst die Frau auch nicht besuchen im Krankenhaus, weil das ist so. Zurzeit darf da gar keiner hin. Nee, ist auch verständlich. Noch nicht mal ihre Mutter oder ihre Schwester. Weil die haben halt Angst, dass der da nochmal versucht. Ne? Die steht im Polizeischutz. Ich verstehe. So, das nimmt einen als Nachbarin oder es gab ja schon eine gewisse Freundschaft zwischen euch beiden natürlich auch enorm mit so etwas. Das kann ich gut verstehen. Ja, ich sag, ich schlafe hier seit Freitag nicht mehr. Ich habe immer das Ohr an der Türe. Vielleicht, man sagt ja immer, der Täter kommt nochmal zum Tatort zurück. Heike, die Sendung ist vorbei. Wir melden uns gleich nochmal kurz bei dir, okay? Ja, okay. Bis gleich. Tschüss. Jo, danke, Domian. Jo, tschüss. Ihr Lieben in der Technik, heute Nacht Alina Marquis. Morgen sind wir auch wieder da mit einer freien Themennacht. Radio 1 Live um 1 Uhr und wieder Fernsehen um 1 Uhr. Und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.